Der Paw Patrol Rettungskurs. In der Einsatzzentrale war es heute sehr voll. Alles klar. Willkommen beim Paw Patrol Rettungskurs. Viele große und kleine Bewohner der Abenteuerbucht waren gekommen, um mehr über die Paw Patrol zu erfahren. Heute werdet ihr ein paar super Rettungsmethoden lernen. Ryder und die Fellfreunde hatten dafür viele einzelne Stationen aufgebaut. Und wenn ich etwas reparieren muss, mache ich einfach Greifer. Rocky griff nach einem Paw Patrol-Abzeichen und gab es Alex, der es begeistert an sich nahm. Oh, echt super! Danke, Rocky! Wenn ihr im Wasser mal Hilfe braucht, dann werf ich den Ring. Zuma zeigte unterdessen Julia und Julius sein Luftkissenboot. Rettungsring! Er warf Julia den Ring zu, während Chase seine Kanone vorführte. Werfer! Damit kann man alles werfen, was man braucht. Und auch Tennisbälle, nur zum Spaß. Und wenn es etwas zu heiß ist, einfach Wasser drauf spritzen. Marshall zeigte den Besuchern, was sein Feuerwehrauto alles konnte. Wasserdüsen! Stolz richtete er den Strahl auf einige Kegel, die sofort umfielen. Also, wer will anfangen? Oh, ich bitte! Ein Stück weiter hatte Ryder eine Mauer aufgebaut, auf der ein kleiner Teddybär hockte. Gut, Frau Bürgermeisterin, für Sie habe ich eine schöne Aufgabe. Sie müssen den Bären von der Mauer holen. Alles klar, bin schon unterwegs. Frau Gutherz nahm Anlauf und blieb wieder stehen. Das ist ja wirklich... Und wie mache ich das jetzt am besten? Sie schießen den Kletterhaken aus Ihrem Rucksack ab und klettern nach oben. Ja, was auch sonst. Wuff, Kletterhaken. Der Haken löste sich aus dem kleinen Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, schoss hinauf, verhakte sich und los ging es. Ja, haha, und jetzt mache ich es wie Rocky. Oh, wuff, Greifer. Bald hatte sie sich den Teddy geschnappt, rutschte die Mauer wieder hinunter und drückte Ryder das Kuscheltier in die Hand. Ich hab's geschafft. Oh. Oh. Kein Teddybärchen zu süß. Keine Bürgermeisterin zu bürgermeisterlich. Daran arbeite ich noch. Das haben Sie gut gemacht. Sie haben sich das Paw Patrol Ehrenabzeichen verdient. Sieh nur, Henrietta. Stolz heftete sich Frau Gutherz das Abzeichen an ihr T-Shirt. Frauchen ist offizielle Rettungspartnerin der Paw Patrol. Draufgänger Danny X erkundete zur selben Zeit die Einsatzzentrale. Wahnsinn! Sky hat echt eine coole Ausrüstung. Begeistert schnallte er sich Skys Flugrucksack auf den Rücken. Es macht ihr bestimmt nichts aus, wenn ich das mal anprobiere. Es wäre voll cool, wenn ich so fliegen könnte wie Sky. Wuff, wuff, Flügel! Danny rechnete allerdings nicht damit, dass er die Flügel tatsächlich aktivierte. Aber genau das geschah. Er flog aus dem Fenster, über die Brücke und dann weiter und weiter. Das ist ja sowas von extrem. Und nach dem ersten Schreck... Das müssen meine Fans sehen. ...machte es ihm einen Riesenspaß. Hallöchen, X-Fans. Also schaltete er die Kamera auf seinem Helm ein. Draufgänger Danny X fliegt hoch am Himmel und bietet euch einen atemberaubenden Blick auf die Abenteuerbucht. Die von oben ganz anders aussah. Wow! Oh, das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Danny wirbelte durch die Luft. Wie er die Flügel steuern musste, hatte er nämlich noch nicht herausgefunden. Auch das noch! Nun raste er genau auf den großen Limonadenbecher zu, der auf dem Restaurantdach von Herrn Pfeffer stand und prallte dagegen, wodurch er die Richtung wechselte. Was würde Sky tun? Als nächstes waren einige Baumwipfel dran. Das bestimmt nicht! Danny hatte keine Ahnung, was er tun sollte. Hilfe! Oh, wie schön. Herr Pfeffer holte gerade einige Obstkisten aus seinem Lieferwagen, als er den Draufgänger entdeckte. Was für ein tolles Flugwetter heute. Aber irgendetwas stimmte da doch nicht. Danny fliegt. Ich muss Ryder anrufen. Ryder hatte gerade den Teddybären wieder auf die Mauer gesetzt, als sein Pawpad sich meldete. Hallo, Herr Pfeffer. Was gibt's? Draufgänger Danny fliegt. Ich heiße Draufgänger Danny X. Er fliegt kreuz und quer, bloß nicht in die richtige Richtung. Wow. Gut, wir kommen. Kein Danny zu draufgängerisch, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Der Rettungskurs musste also warten. Und die Fellfreunde flitzten auf den gläsernen Fahrstuhl zu. Auch Marshall, bis er über die Kegel stolperte. Aber Marshall konnte nicht mehr bremsen. Und die Kegel verteilten sich vor dem Fahrstuhl. Das ist wirklich schade. Ich hätte beinahe gewonnen. Der Fahrstuhl fuhr los und alle schlüpften in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Und noch einer mehr. Und dieser jemand trug nicht nur immer noch den Rucksack, sondern auch noch einen roten Helm. Ich bitte um die Erlaubnis, bei diesem Einsatz mitmachen zu dürfen. Ich mache eine Ausnahme. Sie dürfen mitkommen. Aber da es gefährlich werden kann, überlassen Sie die Rettungsaktionen am besten unseren Fellfreunden. Ja, natürlich. Wird gemacht. Ryder schaltete den Bildschirm ein. Draufgänger Danny X fliegt kreuz und quer durch die Luft. Oh nein! Ist das mein Flugrucksack? Er wollte ihn vielleicht anprobieren und hat aus Versehen die Flügel aktiviert. Oh oh! Nur wer ein Pilot ist, kann damit fliegen. Ganz genau. Deswegen müssen wir ihn schnell auf den Boden zurückholen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Sollte Danny abstürzen, fängst du ihn mit deinem Netz auf. Das ist ein Fall für Chase. Entschuldigung, das wollte ich immer schon mal sagen. Und Marshall. Falls Danny irgendwo hängen bleibt, fährst du deine Leiter aus und holst ihn runter. Marshall macht's. Oh, jetzt kommt mein Lieblingssatz. Sag ihn, Ryder. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Begeistert schaute die Bürgermeisterin zu, wie Ryder sich an der langen Stange hinabließ und Chase die Rutsche mit den vielen Kurven hinuntersauste. Marshall wollte gerade hinterher, als Frau Guthart sich dazwischen drängte. Das hatte sie nämlich immer schon einmal tun wollen. Unten angekommen, sprang sie in ihren Wagen, während Chase und wenig später auch Marshall ihre Fahrzeuge startklar machten. Zu viert rasten sie los, Richtung Abenteuerbucht, über der Danny X immer noch herumflog. Vielleicht hätte ich doch besser vorher ein paar Flugstunden bei Sky nehmen sollen. Und nun kam ihm auch noch ein Adler in die Quere. Los, verschwinde! Ich weiß nicht, wie ich das Ding lenken kann. Musst du nicht ein Nest bauen oder sowas? Doch unter ihm näherten sich nun die Paw Patrol und Frau Gutherz. Seht mal, da vorne ist Danny. Sieht aus, als wenn er versucht, vor einem Adler wegzufliegen. Chase, halte dein Netz bereit. Ich bin bereit, aber er könnte überall runterkommen. Chase, ich bin deine Verstärkung. Wenn er dein Netz verfehlt, fange ich ihn in meinem Auto auf. Danke, Frau Bürgermeisterin, aber wir schaffen das schon. Danny brauchte wirklich Hilfe. Ich glaube, ich habe den Adler in den Wolken abgehängt. Oh nein, da ist er wieder! Der Adler streifte Danny, der wirbelte herum und landete genau auf dem Rathausdach. Das war echt heftig. Zumindest war er gelandet. Danny, alles in Ordnung? Sowas von. Ich hab den ganzen Flug auf Video. Meine Fans werden es lieben. Na dann leg mal los, Marshall. Das dürfte nicht schwer werden. Du fährst die Leiter aus und Danny kann runterkommen. Mach ich. Leiter hoch. Die Feuerwehrleiter reichte bis zum Dach des Rathauses und Marshall wollte sie gerade hochklettern, als Bürgermeisterin Gutherz ihn überholte. Ich helfe dir, Marshall! Frau Bürgermeisterin, warten Sie! Keine Sorge, Ryder! Wenn ich einen Teddybären retten kann, kann ich auch einen Draufgänger Danny retten! X! Der rechnete mit allem. Hallo, Danny! Aber nicht mit der Bürgermeisterin. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Was, wirklich? Sind Sie jetzt bei der Paw Patrol? Ja, gewissermaßen. Ja, ich bin ein Ehrenmitglied. Ich habe sogar einen Wuff-Greifer. Der Greifer schnappte nach Danny. Erwischt! Das ist meine erste echte Rettungsaktion. Vorsicht, Frau Bürgermeisterin. Ich glaube, es ist besser, wenn Marshall übernimmt. Ja, alles klar, Ryder. Aufgeregt zerrte sie an dem Greifer. Herr Jimmy, nimm einen Greifer. Hängt fest. Also so wurde das nichts. Rocky, komm sofort zum Rathaus. Du musst einen Greifer reparieren. Rocky rockt. Und bis Rocky hier ist, bewegt ihr euch nicht von der Stelle. Keine Sorge, alles gut. Ich werde ganz bestimmt nicht noch mal Flügel rufen. Wirklich nicht? Die Flügel breiteten sich aus, hoben ab und trugen Danny X und die Bürgermeisterin hoch hinauf in die Luft. Wie der Wind sausten sie quer über die ganze Abenteuerbucht. Über das Rathaus hinweg, vorbei am Wasserturm und dem Sportplatz. Das hat bisher ganz gut geklappt. Aber vielleicht sollten wir doch besser landen, Danny. Würde ich ja gern, aber ich weiß nicht wie. Die Paw Patrol hatte sofort die Verfolgung aufgenommen. Sie fliegen in Richtung Strand. Also machten die Freunde kehrt. Und tatsächlich. Ich sehe sie, sie kommen. Und zurück. Eine Windböe erfasste die beiden. Hinterher, Fellfreunde. Danny und die Bürgermeisterin flogen nun Richtung Brücke. Chase, sagt der Bürgermeisterin mit dem Megafon, sie soll den Wurfhaken auswerfen. Ruch, Megafon! Frau Bürgermeisterin, Wurfhaken auswerfen! Wurfhaken! Das Seil, an dem der Wurfhaken hing, wickelte sich um einen Brückenpfeiler. Es hat geklappt, ich hab's geschafft! Doch in Sicherheit waren sie noch nicht. Wir müssen sofort die Flügel abschalten. Chase, sag Danny, er soll sie einziehen. Danny, sag den Flügeln, dass sie sich einziehen sollen. Flügel einziehen! Sofort stoppte der wilde Flug. Und die Bürgermeisterin und Danny baumelten am Seil. Marshall? Alles klar, nochmal. Leiter hoch. Alles klar, Rocky. Bereit, Danny und die Bürgermeisterin zu trennen? Kann losgehen. Und ab nach oben. Schnell kletterte Rocky die Feuerwehrleiter empor, wo Danny immer noch von dem Greifer der Bürgermeisterin gehalten wurde. Ein Moment noch, dann bist du frei. Ruff, Greifer! Danny, du gehst zuerst runter. Halt dich an der Leiter fest. Alles klar! Danny stellte seine Füße auf die Leiter und Rocky löste den Greifer von Dannys Rucksack. Der Draufgänger war kaum frei, nicht du schon wieder, als der Adler zurückkehrte. Doch der Adler flog so dicht an ihm vorbei, dass er das Gleichgewicht verlor und von der Leiter fiel. Chase, dein Netz! Ruff, Netz! Chase warf das Netz so geschickt, dass Danny sicher darin landete. Und so geht wieder ein Draufgänger-Danny-X-Abenteuer zu Ende. Aber erst einmal musste die Bürgermeisterin die Feuerwehrleiter hinunterklettern. Ja, Frau Bürgermeisterin, das machen Sie gut. Danke, Rocky. Also mir reicht's erstmal mit Rettungseinsätzen. Erleichtert machten sich die Freunde zusammen auf den Rückweg zur Einsatzzentrale, wo die anderen auf sie warteten und wo Danny Sky ihren Flugrucksack zurückgab. Entschuldige, dass ich mir deine Flügel geborgt habe. Das war ein bisschen zu draufgängerisch. Sogar für mich. Ist schon gut, Danny. Ein Glück ist dir nichts passiert. Und ich werde von nun an das Retten lieber den wahren Rettern überlassen. Danke, dass ihr uns gerettet habt, Paw Patrol. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wenn wieder einmal jemand gerettet werden muss, ein Anruf reicht. Da ich das Retten wieder euch überlasse, habe ich endlich wieder mehr Zeit für mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Henrietta, ich spreche von dir.